2c. Und welche von den drei Karten stellt die Welt nun am gerechtesten dar? Das kann man nicht so ohne weiteres beantworten. Alle Karten haben ihre Berechtigung. Man muss sich anschauen, wann und wie sie entstanden sind. Die Mercator-Karte ist die älteste von den dreien. Sie ist aus dem 16. Jahrhundert. Damals, in der Zeit des Kolonialismus, haben viele europäische Länder über die Seefahrt Handel getrieben und Rohstoffe transportiert. Der deutsche Kartograf Gerhard Mercator wollte eine Karte entwickeln, die die Seefahrt erleichtern sollte. Bei dieser Karte war es daher wichtig, dass sie die Winkel und die Entfernungen zwischen den Kontinenten richtig abbildet, damit die Schiffe den Weg finden. Was meinst du mit Winkel? Die richtigen Winkel sorgen dafür, dass die Länder in der richtigen Form abgebildet sind. Also ein Land, das rund ist, sieht dann auf der Karte auch rund aus. Okay, also bei der Mercator-Karte stimmen die Winkel und die Strecken. Sind deshalb die Größenverhältnisse der Kontinente falsch? Ja, genau. Wenn man etwas Dreidimensionales wie die Erde auf etwas Zweidimensionalem wie einem Blatt Papier abbilden will, kann das nie richtig funktionieren. Irgendwas ist immer falsch. Entweder die Größe der Kontinente oder die Strecken und Winkel stimmen nicht. Was aber historisch sehr interessant ist, Europa, der Kontinent der Kolonialmächte, liegt im Zentrum dieser Karte. Als wäre es die Mitte der Welt. Ja, genau. Und es erscheint viel, viel größer, als es eigentlich ist. Und die Kontinente, auf denen sich die Kolonien befanden, zum Beispiel Afrika oder Südamerika, sind dagegen viel kleiner dargestellt. Das war eine bewusste Entscheidung von Mercator und hat ganz klar mit der politischen Situation der damaligen Zeit zu tun. Aber wie kann es sein, dass wir sogar heute noch so eine Karte verwenden? Das ist doch ein kolonialistisches Weltbild. Ich vermute, dass die reichen Länder nicht viel gegen so eine Darstellung hatten. Auch heute haben ja die europäischen und nordamerikanischen Länder sehr viel Macht und Einfluss in der Welt. Dieses Bild wird durch eine solche Karte natürlich verstärkt. Ich glaube, dass das vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Immerhin ist die Darstellung von Mercator auch heute die erste, die man findet, wenn man im Internet eine Weltkarte sucht. Ja, krass. Darauf habe ich noch nie geachtet. Aber es stimmt. Glücklicherweise gibt es ja mittlerweile Alternativen wie die Peterskarte. Wie ist die entstanden? Der deutsche Wissenschaftler Arno Peters hat sie in den 70ern erstellt. Er wollte eine Karte schaffen, auf der die Größen der Kontinente realistisch dargestellt sind. Er wollte weg von der Darstellung der Welt aus der Kolonialzeit, damit alle Länder und Kontinente, zumindest auf einer Weltkarte, gleichberechtigt sind. Und Europa ist nicht mehr in der Mitte. Stimmt genau. Aber sie zeigt nicht die richtigen Distanzen, zum Beispiel zwischen den Kontinenten. Aber darum geht es bei dieser Karte ja nicht. Sie soll einfach auf eine gerechte Weise zeigen, wie groß die einzelnen Länder wirklich sind. Besonders interessant finde ich, dass sich die Schulen in Boston in den USA darauf geeinigt haben, diese Karte in den Schulbüchern abzudrucken. So sollen die Schülerinnen und Schüler sehen, dass die USA doch kleiner sind, als sie bisher dachten. Spannend. Wird die Karte auch in deutschen Schulbüchern benutzt? Nein, bisher noch nicht, soweit ich weiß. Da verwendet man meistens die Winkel-Tripel-Projektion. Sie wurde schon 1921 von Oswald Winkel entwickelt. Aber viele Jahrzehnte hat man sie kaum beachtet. Das hat sich erst vor etwa 20 Jahren geändert. Wieso? 1998 hat das Magazin National Geographic beschlossen, dass man unbedingt... Das Geografie-Magazin aus den USA mit den tollen Fotos? Ja, genau. Die haben also beschlossen, nur noch diese Karte zu benutzen und abzudrucken, weil sie die Welt einigermaßen realistisch und gerecht abbildet. Danach haben sich dann viele Verlage und Institutionen entschieden, auch die Winkel-Tripel-Karte zu benutzen. Man sieht diese Karte heute ziemlich oft. Aha. Und was sind die Vorteile dieser Karte? Auch wenn es bei keiner Karte gelingt, die Welt wirklich komplett so abzubilden, wie sie ist, ist die Winkel-Tripel-Projektion ein guter Kompromiss. Sie versucht, alle drei Faktoren, Größen, Winkel und Strecken, ungefähr realistisch darzustellen. Danke, Isa. Das ist echt sehr interessant. Ich habe viel gelernt heute. Das freut mich. Und ihr, die ihr zuhört, könnt natürlich wie immer eure Fragen auf meiner Seite posten. Dann versuche ich auch beim nächsten Mal wieder...